Der Magier zieht einen weißen Hasen aus dem Hut. Der Clown zaubert ein strahlendes Lächeln in die Gesichter der Menschen. Im Augenblick der Leichtigkeit tanzt die Manege.